Üben Sie jetzt mündlich weiter. Wiederholen Sie den Satz nach dem zweiten Signal. Ergänzen Sie dabei das fehlende Verb in der korrekten Form. Sie hören ein Beispiel. Das Thema ist das Leben des alten Katers Carlo. Aufstoßen. Jeden Morgen Kater Carlo die Schlafzimmertür auf. Jeden Morgen stößt Kater Carlo die Schlafzimmertür auf. Sprechen jetzt Sie. Sehen. Wenn er mich. Miaut er. Wenn er mich sieht, miaut er. Geben. Wenn man ihm nicht sofort zu essen, wird er sehr unruhig. Wenn man ihm nicht sofort zu essen gibt, wird er sehr unruhig. Schlafen. Dann legt er sich auf das Sofa. Dort er bis zum Nachmittag. Dort schläft er bis zum Nachmittag. So ein Leben möchte ich auch mal haben.